Mitdiskutanten Bezug nehmen wollen. Also das Erste ist ganz kurz, da frage ich mich, ob das, also ich habe sehr große an Herrn Düttmann Sympathien mit dieser fast schon, ja, es sind Horrorvorstellungen, was da gerade in England passiert. Ich frage mich nur, ob es nicht unfair ist, also ob es nicht schlicht unfair ist, wenn man sagt, die Leute, die jetzt, weil sie getrieben sind, weil sie in ökonomische und lebenspraktische Notlage gelangen, dadurch, dass fast alle also 30% wegrationalisiert werden, dass man denen, die jetzt mitmachen, weil sie Angst haben, ihren Job zu verlieren, was man ja eigentlich nachvollziehen kann, dass man denen unterstellt, sie werden verblendet. Ich weiß nicht, ob sie es so gemeint haben, aber das fände ich ein bisschen unfair, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass sie es so gemeint haben, aber man könnte. Doch. Ja. Also ich verstehe auch warum. Ich verstehe auch, warum man das sagen kann. Aber trotzdem würde ich sagen, ich bin nicht so ganz glücklich damit, also weil ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere das, wo, naja. Und zweitens, also gegen Frau Klinger, da muss ich schon sagen, dass ich da eine sehr andere Optik habe, was die kritische Theorie angeht. Ich glaube da, klar, es wäre schön, wenn es so einfach wäre, aber ich glaube, es ist nicht so einfach und es ist auch gut, dass es nicht so einfach ist. Also wenn man sich mal überlegt, wer braucht eine Theorie in der Praxis? Also, und Praxis heißt ja eigentlich immer politische Praxis. Ne? Da kann man sagen, klar, es gibt bestimmte Kräfte, praktische Kräfte, die brauchen keine Theorie, weil deren Programm ist, wir müssen herrschen. Also im gesunden Machiavellismus, die Partei von Law and Order, Order ist sozusagen, wenn wir regieren, ist alles gut. Also das ist sozusagen das Programm der Konservativen schon immer gewesen. Dagegen gab es eine progressive Partei, also die Sozialdemokratie, die angefangen hat mit einer Theorie. Und diese Theorie ist natürlich die Marx'sche Theorie. Klar, das war jetzt, es ist jetzt, nannte sich wissenschaftlicher Sozialismus, ne? Und der Witz war, wie schaffen wir es eigentlich, die bürgerliche Gesellschaft zu revolutionieren? Nur dann, wenn wir den Hebel da ansetzen, wo es auch was bringt, ja? Das heißt, diese ganze Theorie, innerhalb des Sozialismus war von vornherein, also nicht selbst eine Praxis, aber sie war praxisbezogen. Ja. Und ich glaube, man versteht die kritische Theorie, die alte kritische Theorie, nur dann, wenn man aus der Geschichte dieses Projektes her denkt und sieht, dass die Leute sich ganz klar in diesem Erbe verortet haben, aber die Theorie deswegen weitergetrieben haben, weil sie wissen wollten, warum hat es nicht geklappt bisher. Also die Verarbeitung des Scheiterns dieses politischen Projektes ist natürlich der Gegenstand der Theorie, der kritischen Theorie. Nach wie vor ist das aber zumindest am Anfang darauf angelegt gewesen, irgendwie dieses Projekt weiter zu betreiben. Dann hat sich was Merkwürdiges ereignet. Das Proletariat ist ihnen nicht entgegengekommen. Wäre auch eine absurde Vorstellung, sich um Horkheimer zu sammeln mit dem Blaumann oder so. Ich meine, das wird immer so artikuliert, ja, das Proletariat, das hat sozusagen die Revolution nicht gemacht und deswegen müssen wir unsere Theorie ändern. Also es sind ihnen aber Leute entgegengekommen und das waren einerseits die Industriellen, die ihnen diese Stiftungsgelder gegeben haben, auf der anderen Seite aber die Stadt Frankfurt, die die Uni mitgegründet hat und der preußische Bildungsminister. Und das ist so weitergegangen, spätestens in der Bundesrepublik haben die dann gemerkt, vielleicht haben wir aufs falsche Pferd gesetzt und sie wurden staatstragende Kräfte, das muss man sagen. Ja. Gott sei Dank für einen Staat, wo das nicht so schlimm war, wo es eigentlich sogar gut war. Ich meine, es gibt ja dieses Buch, die intellektuelle Gründung der Bundesrepublik durch die kritische Theorie. Ja. Ich meine, das ist schon so, das waren staatstragende Kräfte. Und diese ganzen Theorien sind, und das ist ja auch gut gewesen in der damaligen Zeit. Ich meine, deswegen haben die auch so einen Nimbus. Also gut, da kann man jetzt sagen, das ist dann noch konservativ geworden, aber sie haben darüber hinaus auch immer eine Rolle gespielt als öffentliche Intellektuelle. Ja? Also einerseits institutionell sozusagen in der Bundesrepublik, andererseits aber auch haben sie immer Debatten angeregt mit, die eine unheimliche Durchschlagskraft hatten, auch gesellschaftspolitisch. Und ich würde sagen, man kann sogar hingehen bis zu der Regierungszeit der Sozialdemokratie in 90er Jahren noch. Ich meine, es gibt da von Wolfgang Thierse und Nida Rümelin, nicht jetzt, das jetzt über den grünen Klee loben will, aber die haben innerhalb ihrer Regierungszeit noch das geschafft, Leute wie Michael Walzer und Martha Nussbaum und so mit den Politikern zusammen an einen Tisch zu setzen und zu sagen, so, jetzt erklärt uns mal, was ist die Relevanz eurer Gerechtigkeitstheorie für sozialdemokratische Politik? Und das ist dokumentiert, kann man gut nachlesen. Insofern würde ich sagen, wenn man diese Dimension einfach ausblendet, ich bin da nicht so ganz glücklich mit, ehrlich gesagt. Jetzt habe ich wieder lange geredet. So, wir haben jetzt hier noch eine Meldung vom Podium, haben aber inzwischen auch schon Meldungen aus dem Publikum. Ich würde sagen, Herr Hoog noch und dann als nächster Herr Lenk. Ja, ich wollte eigentlich ganz kurz nur auf das entgegnen, was du gerade gesagt hast und eigentlich genau auf den letzten Punkt mit dieser Erzählung davon, dass sozusagen Spitzenpolitiker der SPD sich kritische Philosophen einladen, um sich von ihnen erklären zu lassen, warum die Theorien, die sie betreiben, für sozialdemokratische Praxis relevant sein sollen. Ich meine, das ist doch eigentlich genau ein Beispiel dafür, dass im Grunde weder die Politiker, die da sitzen, irgendwas davon verstanden haben, was Theorie und Philosophie und Kritik ist, noch und ein Beispiel dafür auch noch, dass Leute wie Walzer und Nussbaum glauben, dass das, was sie theoretisch machen, sozusagen in irgendeiner Weise für die Praxis unmittelbar relevant sein muss. Also ich meine, das lese ich jetzt aus der Konstellation heraus. Ich kenne Walzer und Nussbaum zu schlecht, um das sozusagen aus ihren Theorien festmachen zu können. Aber ich meine, gerade das ist doch eigentlich ein Beispiel dafür, wie man es nicht machen soll. Weil eigentlich muss es doch darum gehen, dass Leute die Theorie betreiben, und da wäre ich, glaube ich, sehr nahe bei Frau Klinger, an Phänomenen, die ihnen sozusagen aus der Realität entgegenkommen und diese in irgendeiner Weise stören, irritieren, ihre geistige Produktivität in Gang setzen. Und ob daraus was für eine Praxis folgt, das ist eben nicht absehbar. Und kurz noch zu dem Punkt praxiskritischer Theorie. Ich bin da eigentlich sehr einverstanden damit zu sagen, dass kritische Theorie eben Theorie macht. Und deswegen würde ich auch sagen, dass kritische Praxis etwas anderes ist als die Praxis der kritischen Theorie. Also in dem Sinne, wenn man so will, ist kritische Praxis eben das, was ich mit dem Beispiel aus dem Iran irgendwie meinte. Das ist eben so, das wäre das, wo ich sagen würde, da setzen sich Leute eben dagegen zur Wehr, weiterhin so zugerichtet zu werden, wie sie zugerichtet werden. Und auf der anderen Seite hat die Theorie sozusagen im Moment natürlich keine andere Möglichkeit, als tatsächlich eben Theorie zu machen, so gut sie es eben kann. So. Gut, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit sollten wir jetzt auch tatsächlich das Publikum mit einbeziehen. Herr Link, bitte. Als Dinosaurier habe ich mich bei dieser Thematik, wo es ja um die Botschaft der kritischen Theorie geht, gefragt, wem würde wohl Horkheimer am nächsten stehen von den Votanten? Ich möchte das mit einer Erinnerung beantworten. Es war in den 50er Jahren, als Horkheimer eine Vorlesung hielt über Spinoza. Er kam mit der Ethik unterm Arm, hatte so Zettel eingelegt und endete mit einer für mich verblüffenden Botschaft. Er beschwor das Profil Spinozas, verlassen von seiner Gemeinde, verarmt, musste Brillen schleifen und so weiter, alles das tun, was ihn eigentlich von dem abbrachte, was er gern tat, nämlich reflektieren. Und dann endete Adorno mit einem Satz: Was bleibt einem solchen zu tun übrig? Stille im Saal. Er muss den Arm studieren, der ihn schlägt. Und wenn man diesen Satz richtig interpretiert, den Arm studieren, der ihn schlägt, dann würde ich sagen, hat man in einem Satz die Botschaft von Horkheimer. Und Horkheimer würde wahrscheinlich auf Frau Klinger zugehen und würde ihr die Hand reichen und würde sagen, sie hat mich verstanden. Gut, Dankeschön. Vorne war noch eine Wortmeldung. Ja, bitte Sie. Dann. Ja, mein Dank an das Podium, dass ihr nochmal den Gegenstand gerettet habt oder die Hinkehr zum Gegenstand. Das fand ich sehr schön. Ich habe eine Ergänzung, eine kleine, weil das gerade noch aufkam. Adorno selbst sagt an einer Stelle, dass die Reflexion selbst, wenn ich das richtig erinnere, der Emanzipation feindlich werden kann im Angesicht des Äußersten. Ich wehre mich auch ein bisschen dagegen, dass nichts anderes übrig bliebe als Theorie. das ist ja sehr verharmlosend gegenüber den Zuständen. Das ist auch ein bisschen relativistisch. Wir haben jede Menge Möglichkeiten, auch den Jugendlichen im Iran beizustehen, beziehungsweise uns im Rahmen unserer demokratischen Möglichkeiten zu organisieren. Was auch die Praxis der kritischen Theorie übrigens war, sich zu organisieren als wissenschaftliches Institut. Und auch, wie Adorno das getan hat, an das Radio zu gehen und zu versuchen, die Probleme allgemeinverständlich, ein hässliches Wort, aber auch einem Publikum nahezubringen, das nicht durch die Zurichtung der universitären Betriebe gegangen ist und hier insbesondere die Sprachphilosophie. Womit ich zu meinem eigentlichen Thema komme, es war viel über Sprachtheorie die Rede. Ich hatte den Eindruck, dass es auch ein Thema ist, an dem man sehr viel harmlos kritische Theorie betreiben kann, weil Sprache etwas ist, was alle tun, auch alle falsch tun offenbar, und man dadurch alle ein bisschen und niemand wirklich kränkt. Das eigentlich kritische Moment der kritischen Theorie, neben Marx, ist Freud, und der fiel leider völlig unter den Tisch. Man versuchte ihn irgendwie abzutrennen als ein wissenschaftliches Moment im Subjektbegriff Adornos. Das fand ich schon fast sträflich, wie die Psychoanalyse hier vergessen wurde als das kritische Moment der kritischen Theorie. Ja. Möchte jemand auf dem Podium dazu Stellung nehmen oder nehmen wir die nächste Frage? Ich schaue mich noch einmal um. Frau Klinger, bitte. Ja, vielleicht ganz kurz zu einem Aspekt, den ich jetzt bei Ihnen herausgehört habe und den ich vielleicht unterschlagen habe oder einfach nicht mehr angebracht habe, auch aus Gründen der Zeit. Wenn ich eben so scharf darauf insistiert habe, die Theorie ist die Theorie und die Praxis ist von einer anderen Struktur und beruht nicht auf der Anwendung einer Theorie, dann hätte ich auch gerne dazu gesagt, und Sie haben mich daran erinnert, dass ich denke, dass die Theorie es wiederum nicht so schwierig machen sollte, für diejenigen, die danach suchen, die Gesellschaft zu verstehen und zu erklären und damit auch zu verstehen, warum sie geschlagen werden. Das heißt, die Theorie sollte sich nicht unnötig verschwierigen. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt korrekt ausdrücke, wenn ich sage verschwierigen, sondern sie sollte sich nicht so sozusagen vollständig zweckfrei in sich drehen und sich nur auf sich beziehen und, wie ich das dann sehr respektlos zusammenfasse, auf den Satz, Papa Charlie hat gesagt und Hegel hat gesagt und Kant hat gesagt und der hat gesagt und die sagen das und die Theorie steht gegen jene und die Schule bezieht sich auf irgendwas. Das ist tatsächlich etwas, was ich an der Verschulung, nicht unbedingt an der Esoterik, aber an der Verschulung von Theorie an den Akademien und Hochschulen sehr verurteile. Und das findet übrigens gerade ausgerechnet dort statt, wo man es vielleicht gar nicht so aufgrund der pragmatistischen Tradition vermuten sollte, wie in den USA. Also das heißt, die Verschwierigung der analytischen Philosophie, die nur mit ihren Problemen in sich selbst spielt. The cat is on the mat. Und was macht man aus diesem Satz? Das ist etwas, was ich für sozusagen schädlich halte, nicht für die Anwendung von Philosophie oder Theorie, sondern für dieses Geschäft selbst, wenn es ein kritisches sein soll. Verschulung des Denkens, da treffen Sie sich auch wieder ein bisschen mit den... Disziplinierung sollte ich vielleicht besser sagen. Treffen Sie sich ein bisschen mit den Ausführungen von Christoph Henning. Philipp Hoog wollte noch zu der Nachfrage, die Psychoanalyse betreffend, etwas sagen. Ja, genau. Ich stimme da eigentlich vollkommen mit überein, dass es sehr schade ist, dass die Psychoanalyse ein bisschen unter den Tisch fiel. Ich wollte aber gerade, weil ja auch gesagt wurde, dass Sprachphilosophie sowas Harmloses sei oder dass das etwas sei, mit dem man kritische Theorie verharmlosen könnte oder ihr den Stachel ziehen. Ich würde da eben gerade dafür plädieren, Sprachphilosophie oder Sprachtheorie eben gerade mit Psychoanalyse zusammen zu verbinden, und dann verliert sie ganz schnell den Status eines Harmlosen, von dem ich gar nicht weiß, ob sie ihn wirklich hat, aber ja, das nur dazu. Kurz. Darf ich noch kurz was zu Freud sagen? Bitte. Wenn wir schon bei Freud sind, also ich glaube, das hat auch einen Grund, warum das bei uns vielleicht nicht so sehr vorkommt. Also ich sage jetzt mal uns so verallgemeinernd. Also der Punkt ist, also ich hatte gesagt, bei mir, es geht um Aneignung der inneren Natur. So. Und das ist für mich schon im gewissen Sinne das Freudsche Programm, so ganz allgemein gesagt. Aber der Punkt ist, dass die Diagnose ja jetzt Boltanski und diese Leute oder auch Ehrenberg, Herr Menke hat gerade ein Buch rausgegeben, wo die Texte nochmal kommen. Also da gibt es ja eine ganz bestimmte These. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum man sich jetzt nicht mehr affirmativ auf Freud bezieht. Einfach weil man sagt, diese ganze Freud-Geschichte ist selber pathologisch geworden. Also dieses Narrativ der Selbstverwirklichung bei Eva Illouz und so, da ist ja die These wirklich die, dass man sagt, naja, wir haben uns so dermaßen selbstverwirklicht, dass das jetzt in einer Art Stress ausgeartet sind. Und deswegen wir eine andere, also das, was bei Freud noch die Hysterie als psychische Krankheit der Epoche war, ist bei uns die Depression, und das liegt aber eben daran, dass Freud so erfolgreich war. Ja? Also man kann, also dass wir alle versucht haben, unsere inneren Schweinehunde erstmal kennenzulernen, dann zu überwinden und so weiter und uns immer weiter zu entwickeln in dieser und jener Hinsicht, und das ist eben in Stress ausgeartet. Und der flexible Mensch ist sozusagen das Ergebnis. Das ist so ein bisschen die neuere Lesart davon, und natürlich, wenn man jetzt mit Freud käme, ja, das wäre einfach anachronistisch. Ja. Das heißt, wenn man sagt, Freud, was spielt Freud für eine Rolle? Klar, also für die erste Generation oder zweite oder wie auch immer, also bis zum bestimmten Zeitpunkt ist er total wichtig, aber irgendwann einfach dann auch nicht mehr. Und ich glaube, das ist der Grund. Ja, also in der kritischen Theorie, ich sage nicht, dass Freud nicht wichtig ist, aber einfach für die kritische Theorie hat er einfach die Relevanz verloren, würde ich denken. Okay. Wir hätten jetzt noch eine Wortmeldung, dritte, vierte Reihe links von mir aus gesehen. Bitte. Ja, ich möchte nochmal einen Aspekt betonen, der jetzt schon zweimal auch kam auf dem Podium und wo ich mich sehr freue, dass der jetzt am Ende der Tagung nochmal erwähnt wurde, und zwar dieser Punkt, dass sich kritische Theorie immer beziehen muss auf außertheoretische Wirklichkeit. Und ich habe das Gefühl, dass das nicht immer irgendwie der Fall ist bei den Sachen, die heutzutage unter diesem Label laufen, sondern dass da ziemlich viel auch selbstreferenziell Gesellschaft eigentlich kaum mehr vorkommt, sondern man sich mit Texten auseinandersetzt, die in der Akademie produziert werden und die dann immer wieder neu arrangiert werden und irgendwie gegeneinander gesetzt werden, und dann kommen so ganz viele Fragestellungen wie, also wie lässt sich das mit dem verbinden, wie kann ich da noch eine Anknüpfungsmöglichkeit zu dem finden und so weiter. Und das ist, glaube ich, das entspricht nicht der Intention kritischer Theorie, sondern kritische Theorie will gesellschaftlich-historische Sachen erklären. Und das habe ich das Gefühl, dass das manchmal ein bisschen zu kurz kommt. Und das, mir kommt das manchmal sehr akademieintern selbstreferenziell vor. Und ich sehe, auch, obwohl ich es selbst jetzt auch nicht besser weiß, wenig Ansätze für wirklich eine überzeugende kritische Theorie der Gegenwart. Das kam auch irgendwie auf der Tagung ziemlich selten vor, muss ich mal ehrlich sagen. Und auch wenn man sich das nochmal so rückwirkend vor Augen führt, wie Adorno gearbeitet hat, der hat sich nämlich sehr intensiv mit seiner Zeit auseinandergesetzt, mit dem Nationalsozialismus, mit Kulturindustrie, alles neue Phänomene, mit Autoritarismus, mit Antisemitismus und so weiter. Und hat sozusagen auch nicht einfach immer nur so einen Rückbezug auf irgendwie 70 Jahre alte Texte gemacht, sondern hat sich mit seiner Zeit auseinandergesetzt. Und das habe ich schon stark vermisst auf dieser Tagung und freue mich, dass das jetzt nochmal erwähnt wurde. Ja, Philosophie ist Ihre Zeit in Gedanken gefasst. Das ist eine berühmte Formulierung von Hegel. Man kann sich natürlich darüber streiten, inwieweit der Rechnung getragen wurde innerhalb der kritischen Theorie. Ich meine, Sie haben gerade Adorno genannt. Gerade Adorno ist auch ein Autor, der immer wieder sehr ausgedehnte philosophiegeschichtliche Lektüren unternommen hat. Natürlich hat er sich auch auf seine Zeit bezogen, aber ich würde sagen, trotz der Kritik, die ja jetzt hier auch vom Podium aus an einem Akademismus innerhalb der kritischen Theorie geübt wird, so ganz pauschal kann man das Urteil nicht unterschreiben, dass die neueren Theoriebildungen ausschließlich selbstreferenziell seien. Herr Bandelin ist der Nächste. Oder man hört ihn. Also, nicht? Also ich teile vielleicht Ihre Bedenken gegen bestimmte Varianten kritischer Theorie, die eben nur noch, ja, also dann Bedingungen für die Kommunikation über bestimmte Normen angeben können und in diese Normfindungsprozesse, gesellschaftlichen Debatten selber gar nicht mehr eingreifen wollen, ne? Und wo dann die Inhalte verloren gehen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, also und deswegen bin ich da selber unentschieden bezüglich der Frage, aber ich bin mir nicht sicher, ob ein Begriff des Guten dafür schon die Lösung wäre, weil ich glaube unter anderem, dass Honneth genau dorthin will. Also ich glaube, dass die späteren anerkennungstheoretischen Schriften so angelegt sind, dass die Anerkennungsordnungen selber nicht mehr nur die Bedingungen individueller Selbstverwirklichung angeben sollen, sondern eben schon die Ziele selbst. Ne? Also sozusagen, der will genau zu einem Begriff des Guten wieder hin. Und das ist, glaube ich, genau der Moment, wo diese Theorie so ins Affirmative kippt, wie Sie das in dem Zitat vorgeführt haben. Also man müsste dann klären, was man mit dem Guten genau meint. So. Also kann man jetzt ewig drüber reden. Also ich würde sagen, kritische Theorie hin oder her, also wenn die kritische Theorie dazu führt, dass man nicht mehr über Theorien des Guten reden soll, dann würde ich sagen, dann muss man ja nicht immer nur kritische Theorie machen. Dann kann man sich jetzt auch mal einfach Theorien des Guten ausformulieren, ohne sich darum zu bekümmern, was würde jetzt einer sagen, der und so weiter. Man kann es ja einfach mal probieren. Ja? Wenn es eine schlechte Theorie ist, dann sieht man es halt, oder dann sagt man halt, es war eine schlechte Theorie. Ja? Und ich meine, es gibt ja nicht nur Honneth, es gibt ja auch Leute wie Raimund Geuss oder so. Ich meine, die zum Beispiel über das Glück reden und das Gleichheitsthema kommt zurück an aller Orten, ökologische Wende. Ich würde auch sagen, der Naturbegriff bei Adorno ist so reich, also auch zur ersten Natur, nicht nur die zweite, dass man da durchaus anknüpfen könnte, wenn man denn sich mal durchringen würde, zu sagen, so jetzt überlegen wir uns mal, was wollen wir denn eigentlich, was ist denn eigentlich unsere Auffassung von diesem Ding? Und mit dieser Frage Honneth und Theorie des Guten, klar, er spricht von der schwachen Theorie des Guten. Ich finde, das ist aber wirklich eine offene Frage. Gerade diese Selbstverwirklichung, also ich meine, das kam jetzt aus diesem Text Leiden an Unbestimmtheit, ist schon 10 Jahre alt. Aber da gibt es eben 2 Lesarten. Ja? Also es wird von Selbstverwirklichung geredet und es wird davon geredet, dass Hegels Theorie des Rechts, also Grundlinien, irgendwie über Selbstverwirklichung geht. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Ne? Entweder, meine Lesart war ja, dass er sagt, sind die Bedingungen dafür. Ja? Nur dann, wenn ich Recht als Staatsbürger, als Marktteilnehmer und als Familienmitglied habe, kann ich mich überhaupt zu jemandem entwickeln, der sich selbst verwirklichen kann. Ja? Weil sonst bin ich so pathologisch so defekt, dass es gar nicht geht. Ja? Oder, so wie Sie es gerade gesagt haben, ich bin dann selbstverwirklicht, wenn ich alle diese Rollen ausführe. Ja? Das wäre nicht nur Hegel, das wäre ein ziemlich rechtshegelianischer Hegel oder zumindest wäre es ein konservativer Hegel, ja? In dem man sagt, na, was ist überhaupt Selbstverwirklichung? Es ist eigentlich nur der vernünftige Bezug zum Allgemeinen und das war's. Und das wäre natürlich, also müsste jetzt sozusagen Kierkegaard wieder irgendwo auftauchen. Vielleicht gibt es ihn schon, also Stirner erstaunlicherweise hat ja auch eine Renaissance, vielleicht hat das ja auch seinen Grund. Ja. Also da würde ich schon sagen, dann müsste man tatsächlich nochmal neu drüber nachdenken. Insofern ist man gespannt auf das Buch über das Subjekt. Was heißt angesichts dessen eigentlich dann noch Individualismus, ja? Also wenn das reicht. Thorsten Bonnacker hat sich gemeldet. Ja, vielen Dank. Hört man das? Ja. Ja, vielen Dank für die schönen Vorträge und die auch kontroverse Diskussion. Das ist ja am Ende einer Tagung auch ganz wichtig, dass man sich nochmal streitet und noch ein bisschen Leben entsteht. Ich möchte auf den Vortrag von Alex Düttmann kurz eingehen, der mir sehr gefallen hat, also oder sagen wir mal, bei dem ich sehr geschwankt habe zwischen einer emphatischen Zustimmung und einer emphatischen Ablehnung. Und ich meine, das ist wahrscheinlich das, was du wolltest. Das hast du geschafft, zumindest bei mir. Mir leuchtet diese Antwort sehr ein, dass die, wenn man so will, die Praxis der kritischen Theorie oder ein Stil, der mehr ist als ein Stil der kritischen Theorie, in der Übertreibung liegt. Und dann hast du viel Adorno zitiert und das macht auch viel Sinn. Und dann da macht die Übertreibung auch viel Sinn, das hat mir sehr eingeleuchtet. Dann hast du Jacques Vergès zitiert und da habe ich mich gefragt, warum zitiert er Jacques Vergès? Also wenn es der gleiche Jacques Vergès ist, den ich im Kopf habe, war ich geschockt. Warum Jacques Vergès? Einfach der Verteidiger von Barbie, von Milosevic und Khieu Samphan, also einer der größten Menschenrechtsverletzer, die mir gerade so spontan einfallen. Und dann dachte ich, vielleicht gibt es eine, also das war vielleicht selber eine Übertreibung oder eine Provokation, zumindest war es bei mir eine Provokation. Und dann dachte ich, vielleicht gibt es unterschiedliche Formen der Übertreibung. Die gute Übertreibung, die witzigerweise vielleicht gerade die sterile Übertreibung ist. Also das, was du für Adorno ja in Anspruch nimmst. Also die Übertreibung, die eigentlich irgendwann gar keine Übertreibung mehr ist, weil er sie immer wieder vorträgt, der universale Verblendungszusammenhang, und die eher selbstgefällige, narzisstische Übertreibung, die ich bei Verger finde, der sich inszeniert, der sich darin gefällt, Menschenrechtsverletzer zu verteidigen. Und das würde mich, also da würde mich deine Position interessieren, ob du glaubst, dass es sozusagen eine gute und eine irgendwie nicht gute Übertreibung gibt, eine ziellose oder eine gezielte Übertreibung, die, wenn sie eine gezielte Übertreibung ist, was man vielleicht bei Adorno sagen kann, aber gar nicht mehr so übertrieben ist, weil sie irgendeinen Zweck verfolgt. Ja, vielen Dank. Also zunächst, warum, ja, also ich freue mich sehr, dass du das alles so wahrgenommen hast, wie du es jetzt darstellst. Aber warum Jacques Vergès zum Schluss also zunächst einmal, weil auch wenn man all das sich vergegenwärtigt und vor Augen führt, was du jetzt nochmal über diese Figur gesagt hast, und er inszeniert sich ja wirklich, er steht in Paris auf der Bühne, buchstäblich in den letzten Jahren. Ich finde trotzdem, dass die Unterscheidung zwischen einem Procès de rupture und einem Procès de connivence, also einem Prozess des Einvernehmens und einem Prozess des Bruchs, die ja in diesem frühen Text de la stratégie judiciaire, also von der juristischen oder juridischen Strategie, die er da einführt und entwickelt, dass das eine interessante und begrifflich wichtige Unterscheidung ist. Ja, und deswegen habe ich mich auf Vergès bezogen, wegen dieser Unterscheidung. Und weil mir diese Unterscheidung geholfen hat, dann diese Armut, von der ich gesprochen habe bei Adorno als Gesellschaftstheoretiker, die noch einmal in ein anderes Licht zu rücken. Nicht? Also die endlose, unendliche, immer wieder wiederholte Rede vom totalen Verblendungszusammenhang, oder es gibt ähnliche Formulierungen, könnte ja auch im Grunde etwas damit zu tun haben, dass er sozusagen den Bruch sucht, eher als irgendeine Form des Einvernehmens letztlich. Nicht? Deswegen Vergès, und weil ich ihn deswegen und weil ich ihn da hilfreich finde, an diesem Punkt. Ich finde es auch interessant, dass er dann, wo er in seinem Buch Beispiele gibt, als ersten Beispiel für ein Procès de rupture eben den sokratischen. Also er spricht auch von Christus. Ja, Jesus ist ein anderes Beispiel für ein Procès de rupture. Aber der erste ist ein Prozess, den ein Philosoph führt oder der gegen einen Philosoph geführt wird und wo sich ein Philosoph rechtfertigt, nämlich Sokrates mit der Apologie. Aber die eigentliche interessante, also deine eigentliche Frage ist ja, gibt es gute und gibt es schlechte Übertreibungen? Ich würde sofort sagen, ja, es gibt gute und es gibt schlechte Übertreibungen. Die schlechten Übertreibungen sind die, die eigentlich bei denen sich die Türen schließen und nicht öffnen. Ja? Weiß man das aber schon im Vorhinein, im Voraus? Vielleicht nicht. Vielleicht muss man es versuchen und dann sehen, was geschieht. Also vielleicht kann man nicht im Voraus sagen, das ist immer eine gute Übertreibung, also gute Übertreibungen sehen so aus, schlechte sehen so aus, sondern man muss es versuchen und dann öffnen sich die Türen, sie schließen sich. Noch eine Sache, was mir das eine Zitat von Adorno, das ich ganz am Anfang gebracht habe, aus der Vorlesung über diese Einleitung in die Soziologie, darüber, wo Gesellschaft, wie Adorno sagt, unmittelbar fühlbar wird. Ja, also dort, wo jemand einen Job sucht und er immer wieder diesem Phänomen begegnet, dass sich die Türen verschließen automatisch, oder wo jemand sich Geld borgen will, aber keine Garantien beibringen kann und da auch immer wieder automatisch auf ein Nein stößt. Ich glaube, es gibt kein besseres, ich kann mir kein besseres Beispiel für Gesellschaftskritik und Gesellschaftstheorie vorstellen als genau das. Das sagt eigentlich alles. Es ist eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. So ist es. So, eine Wortmeldung habe ich noch, Frau König, und in Anbetracht der fortgeschrittenen Stunde würde ich vorschlagen, dass wir dann auch langsam zu einem Ende kommen sollen. Ich habe auch keine weiteren dringlichen Wortmeldungen mehr gesehen. Bitte, Frau König. Ja, ich habe gedacht, ich sage jetzt doch noch mal was zu dieser Frage der Psychoanalyse, die jetzt so ein paar Mal aufgekommen ist. Und da wollte ich jetzt noch mal Bezug darauf nehmen, was Christoph Henning vorhin gesagt hatte, über die Verharmlosung der Psychoanalyse jetzt im Diskurs kritischer Theorie, vor allem bei Illouz. Und da würde ich dir natürlich total zustimmen. Die Psychoanalyse hat im Verlauf des letzten Jahrhunderts irgendwie mehrere Stufen der Verharmlosung erfahren. Da hat zum Beispiel Eli Zaretsky eine ganz tolle Studie über die Bewegungsgeschichte der Psychoanalyse, Secrets of a Soul, geschrieben vor ein paar Jahren, in der er das sozusagen nachvollzogen hat, wie vor allem in den 40er, 50er Jahren in den USA erstmal die Psychoanalyse durch die gesellschaftliche Anerkennung eben diesen Stachel verloren hat. Das finde ich ist aber irgendwie egal, wenn man sich jetzt überlegt, ob man sich als kritische Theoretikerin beziehen will auf oder beziehen sollte auf Psychoanalyse oder nicht und sich stattdessen lieber mal überlegen, welche Fragen innerhalb von kritischer Theorie im Rückgriff und im Rekurs auf die Psychoanalyse und Freud diskutiert wurden, bearbeitet wurden. Das sind ja Fragen der Vermittlung von Natur und Gesellschaft im Individuum, im Subjekt, auch der Dynamik dieser Vermittlung unter auch an der Diskussion des Begriffs des Triebs, kann man den sozialwissenschaftlich reformulieren oder was passiert dann mit der konstitutionellen Unangepasstheit? Und dann natürlich vor allem Reflexionen auf die reflexionsentzogenen Momente menschlicher Praxis. Und deswegen wollte ich nun auch nochmal sagen, warum sollte man sich nicht auf Freud beziehen? Sollte man natürlich schon und auf Psychoanalyse, aber aus den richtigen Gründen, nicht weil es eben ein Großtheoretiker ist oder so, der einem dann die Gegenstände diktiert, obwohl, glaube ich, Freud mittlerweile, ja, ist auch egal, aber der richtige Grund wäre eben ein inhaltlicher und sozusagen der von dem Leiden der Subjekte ausgeht und von da aus jetzt habe ich mich leider zum Schluss verheddert, aber ich glaube, es ist irgendwie hoffentlich rübergekommen. Gut, noch eine, weil er direkt angesprochen war, eine letzte Bemerkung. Was zu sagen? Also, weil ich mich gerade selber damit beschäftigt habe, wieder im Zusammenhang des Glücksbegriffs in der kritischen Theorie, also wer eigentlich was wozu da sagt, die meisten oder die interessantesten Äußerungen von Marcuse, Fromm, Adorno, Horkheimer fallen immer in Bezug auf die Psychoanalyse. Und ich muss sagen, also ich bekunde jetzt meine Leseeindrücke, vorhin haben wir ja schon gehört irgendwann, dass Adorno ganz zum Schluss in den 60er Jahren noch gesagt hat, er wäre ein orthodoxer Freudianer. Und ich muss sagen, im Nachhinein finde ich das nicht so toll, ganz ehrlich gesagt, sondern ich gehöre zu denen, unter anderem Honneth sagt das auch in einem Buch, dass ich eigentlich Fromm Recht gebe im Nachhinein. Also wenn man sich überlegt, warum war die Psychoanalyse für die kritische Theorie eigentlich so wichtig? Der Grund ist am Anfang zumindest ein geschichtsphilosophischer, ne? Die haben gesagt, die sind geschichtsphilosophisch davon ausgegangen, so, bürgerliche Gesellschaft ist am Ende, Spätkapitalismus ist da, jetzt kommt die Revolution. Ne? Wir sind vorne mit dabei, wir sind ja sozusagen, gehören zur Avantgarde und so weiter. Und dann bleibt die Revolution aus. Ja? Wie können wir das jetzt erklären? Es hätte eigentlich passieren müssen, aber es ist nicht passiert. Es muss daran liegen, dass der Verblendungszusammenhang so universal war, dass er bis in die Psyche der Leute eingedrungen ist und dass sozusagen über die Familie wird das dann auch vererbt. Also dass man gar nicht erst zum autonomen Subjekt werden kann, aufgrund irgendwelcher, also der marxistische sozusagen, diese Unterdrückung verlängert sich in die Seele und wird nochmal weiter vererbt. Ja, und deswegen kann das nichts werden. Und das ist sozusagen, wie soll man sagen, funktional füllt das halt die Lücke der Revolutionstheorie. Ne? Und wenn dann so jemand kommt wie Fromm, also Fromm selber war ja Analytiker, ne? Die anderen waren ja nur, sage ich jetzt mal, Freud-Leser. Und Fromm hat gesagt, also nee, mir reicht's jetzt, ich will eigentlich dafür sorgen, selbst wenn die Revolution nicht kommt, ja, dass es den Leuten auch jetzt schon einigermaßen besser geht. Ja? Also der Glücksanspruch, den die Individuen haben, dem bin ich als Analytiker verpflichtet. Ja? Und egal, was die Rahmentheorie, das große Narrativ sagt, ich will denen jetzt helfen. Und das war der Grund, warum, also so, vielleicht irre ich da, vielleicht gab es noch andere Kontexte, aber einer der Hauptgründe, warum Fromm dann sozusagen abgespalten wurde, weil das eine revisionistische Theorie war, ja. Aber wenn man sich überlegt, worin der Revisionismus bestand, dann ist das eigentlich ein sehr sympathischer Revisionismus, muss ich sagen, ja. Und das heißt, also diese ganzen Sachen stehen im Hintergrund, ja. Da muss man, glaube ich, auch eine lange Geschichte zu erzählen, wenn man sich jetzt zu Freud in der kritischen Theorie äußert. Also das gehört auch alles mit dazu. Das sind teilweise unangenehme Verwicklung, auch die Frage, wie Fromm und also was da persönlich zwischen den Leuten abgegangen ist und so. Also das ist nicht alles nur schön. Gut. Okay. Glück bevor die Diskussion vergisst, dass nichts mehr zu ändern ist. Ja. Bevor die Diskussion jetzt wieder Fahrt aufnimmt, ich sehe viele erschöpfte Gesichter und denke, die Zeit rechtfertigt es auch, langsam zu einem Ende zu kommen. Wenn ich den Blick zurückwerfe, nicht nur auf das Podium, sondern auf die gesamten Diskussionen hier während der Tagung, muss ich sagen, die Aktualität der kritischen Theorie scheint ungebrochen, auch wenn es natürlich vielfältige Differenzen gibt, unterschiedliche Anschlüsse gibt, unterschiedliche Formen. Aber alles in allem hat, denke ich, doch unser Zusammenkommen hier deutlich gemacht, dass die kritische Theorie nach wie vor eine sehr lebendige Theorieform ist. Die Tagung ist noch nicht zu Ende. Die Veranstalter haben mich darauf gebeten, darauf hinzuweisen, dass es morgen noch einmal ab 9 Uhr für diejenigen, die wollen, ein gemeinsames Frühstück gibt. Es gibt dann ab 11.30 Uhr verschiedene Workshops und morgen Abend gibt es eine mit dieser Veranstaltung zusammenhängende Veranstaltung in der Bari-Bar, einem Ort, den ich nicht kenne. Da gibt es eine Jet-Set-Comedy, negativ denken, positiv fühlen. Klingt sehr interessant. Mir bleibt jetzt nichts weiter, als Ihnen einen guten Nachhauseweg zu wünschen. Bei den Teilnehmern des Podiums möchte ich mich nochmal besonders für die Beiträge bedanken, bei Ihnen allen für die Fragen und für die Diskussionsbeiträge. Naja, Herr Römer weist mich gerade darauf hin, dass in der heutigen Nacht die Uhr umgestellt wird. Für alle, die heute Nacht um 3 oder 2 die Uhr nicht umstellen, beginnt das Frühstück also um 8. Ne?